O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet nach einem Mittel zu ihm und müht euch auf seinem Weg ab, auf dass es euch wohl ergehen möge.